Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast zu Gain More, der Erfolgsformel für jede Verhandlung. Die folgenden Podcasts sind die Tonspur einer Videoserie. Diese finden Sie unter gain-more.de. Dann haben wir noch ein weiteres E, nämlich Ehrenrunden. Ehrenrunden in Verhandlungen kosten Geld. Kosten Zugeständnisse, kosten möglicherweise auch weitere schlechte Emotionen. Deshalb kommen Sie zum Ende in der Verhandlung. Sie tragen auf Ihrer Seite des Tisches oder der Telefonleitung die Verantwortung dafür, dass die Verhandlung zum Ende kommt. Wenn Sie das Gefühl haben, wir haben jetzt alles besprochen, wir können jetzt abschließen, ein besseres Ergebnis werden wir nicht hinbekommen, dann sagen Sie das auch. Beide Seiten haben die Verantwortung, das zu tun. Wenn es keiner macht oder Ihr Gegenüber es bewusst unterlässt, weil er da gelernt hat, weil er das Gefühl hat, wenn er Sie noch mal eine Ehrenrunde extra drehen lässt, wird schon noch mal irgendwas abfallen, dann unterbrechen Sie das. Nehmen Sie die Verantwortung in die Hand, weil sonst zahlen Sie drauf. Also fragen Sie nach dem Abschluss, machen Sie das Ende ganz bewusst in der Verhandlung.